Wir bringen nun das Hörspiel »Der einsame Weg« nach dem gleichnamigen Theaterstück von Arthur Schnitzler. Schnitzlers erstes großes Gesellschaftsdrama wurde 1904 in Berlin uraufgeführt. Es handelt von Menschen, die sich alle sehr nah sind und doch voneinander nichts wissen. Schnitzler entwickelt ein Psychogramm, das zeigt, wie egoistische Verantwortungsscheu und Beziehungsangst in Einsamkeit und Verzweiflung enden. Abend, Fräulein Johanna. Guten Abend, Herr von Sala. Felix ist eben angekommen. Haben Sie ihm schon wieder Urlaub gegeben? Zu meiner Zeit waren Sie bei dem Regiment viel strenger. Allerdings lagen wir damals an der Grenze in Galizien irgendwo. Das vergesse ich immer, dass Sie das auch mitgemacht haben. Ja, es ist schon lange her. Wie das meiste, was Sie erlebt haben. Wie so manches. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Wohnen Sie schon in Ihrer Villa, Herr von Sala? Morgen ziehe ich ein. Aber nur vorläufig, nicht definitiv. Warum denn? Ich werde auf Reisen gehen. Für längere Zeit. Das möchte ich auch können. In der Welt herumfahren. Und mich um keinen Menschen kümmern müssen. Noch immer? Noch immer? Wie meinen Sie das? Nun, ich erinnere mich, dass Ihnen schon als ganz kleines Mädchen diese Wanderpläne durch den Sinn gingen. Wohin reisen Sie eigentlich? Nach Baktrien, Fräulein Johanna. Wohin? Nach Baktrien. Das ist ein sehr merkwürdiges Land. Und das Merkwürdigste ist, dass es gar nicht mehr existiert. Ich schließe mich nämlich einer Gesellschaft an, die im November dahin abgeht. Es handelt sich um Ausgrabungen an der Stätte, wo vermutlich das alte Ekbatana stand vor etwa 6000 Jahren. Wann sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Erst vor wenigen Tagen. Graf Ronski, der Leiter der Sache, hat mir so große Lust dazu gemacht. Denken Sie, Fräulein Johanna, mit eigenen Augen sehen, wie solch eine begrabene Stadt allmählich aus der Erde hervortaucht? Haus um Haus, Stein um Stein? Nein, es war mir nicht bestimmt, dahin zu gehen, ehe mir dieser Wunsch erfüllt wird. Warum reden Sie denn vom Sterben? Gibt es einen anständigen Menschen, der in irgendeiner guten Stunde in tiefster Seele an etwas anderes denkt? Wie gut verstehe ich das. Ein Dasein ohne Schmerzen wäre wohl so armselig wie ein Dasein ohne Glück. Wie lange ist's her? Was meinen Sie? Dass Frau von Sala gestorben ist. Das ist 7 Jahre her. Beinahe auf den Tag. Und Lilly? Im selben Jahre? Ja. Lilly starb im Monat drauf. Denken Sie noch manchmal an Lilly, Fräulein Johanna? Nun ging der beide. Ging der Hand in Hand. Die dunkle Straße, ein lichtes Land. Was Sie für ein Gedächtnis haben, Johanna. 7 Jahre ist das vorbei. Wie sonderbar. Warum sonderbar? Sie bauen sich ein Haus und graben versunkene Städte aus und schreiben seltsame Verse. Und Menschen, die ihnen so viel gewesen sind, liegen schon seit 7 Jahren unter der Erde und verwesen. Und Sie sind beinahe noch jung. Wie unbegreiflich ist das alles? Du, der da weiterlebt, lass ab zu weinen, sagt Omar Nameh. Geboren zu Bagdad im Jahre 412 der mohammedanischen Zeitrechnung, als Sohn eines Kesselfliegers. Oh, da kommt Dr. Reumann. Guten Abend, Fräulein Johanna. Guten Abend, Herr von Sala. Wie befinden Sie sich? Vorzüglich. Man ist Ihnen doch nicht verfallen, wenn man einmal die Ehre gehabt hat, Sie um Rat zu fragen. Daran hätte ich selbst schon vergessen. Aber es gibt Leute, die sich dergleichen einbilden. Mama ruht wohl ein wenig, Fräulein Johanna? Sie wird wohl schon wach sein. Felix ist bei ihr. Felix? Man hat doch nicht etwa um ihn telegrafiert. Nein, soviel ich weiß. Grüße Gott, lieber Herr Doktor. Was sagen Sie zu der Überraschung? Felix hat Urlaub. Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Herr von Sala. Ich freue mich, gnädige Frau, Sie so wohl zu sehen. Ja, es geht mir ein wenig besser. Wenn ich nur wüsste, wie lange mir mein guter Doktor noch erhalten bleibt. In dieser Hinsicht kann ich Sie beruhigen, gnädige Frau. Ich bleibe in Wien. Ist also ein anderer nach Graz berufen worden? Das nicht. Aber der andere, dem die Stelle so gut wie sicher war, hat sich auf einer Bergtour den Hals gebrochen. Da wären doch jetzt Ihre Chancen die allerbesten. Meine Chancen wären jetzt gewiss nicht übel. Aber ich habe es vorgezogen, zu verzichten. Wie? Ich nehme eine Berufung nicht an. Der Gedanke, irgendeinem Vorteil dem Malheur eines anderen zu verdanken, wäre mir außerordentlich peinlich. Das ist raffiniert, Herr Doktor. Ich höre aus alledem nur, dass Sie bleiben. Ja, so niedrig beginnt man zu denken, wenn man krank ist. Nun, Felix, wie behagt Sie denn in Ihrer Garnison? Sehr gut. Guten Abend. Wie, Felix, du bist wieder da. Das ist aber eine Überraschung. Guten Abend, Papa. Ich habe mir auf 2 Tage Urlaub genommen. Urlaub? Ist's wirklich einer? Vater. Ja, ich wollte dich nicht beleidigen. Nun, wie geht's, Gabriele? Besser, nicht wahr? Meine Liebe, die Luft ist so lind. Es ist ein wundervoller Herbst. Sie kommen jetzt erst aus der Akademie, Herr Professor? Ja, ich bin ja jetzt auch Direktor. Da gibt's eine ganze Menge zu tun. Und wie man behauptet, bin ich dazu geschaffen. Es wird wohl so sein. Wie irgendwer einmal über mich sagte, Kunstbeamter. Seien Sie nur nicht ungerecht gegen sich, Herr Professor. Wahrscheinlich bist du auch wieder den ganzen langen Weg zu Fuß gegangen? Ich habe sogar einen kleinen Umweg gemacht über die Türkenschanze. Übrigens habe ich dir Grüße zu bringen, Gabriele. Ich bin Irene Herms begegnet. Oh, sie ist in Wien? Vorübergehend. Sie will dich dieser Tage besuchen. Ist sie noch in Hamburg engagiert? Nein, sie hat die Bühne verlassen, wie sie mir erzählt, und lebt bei ihrer verheirateten Schwester auf dem Land. Wie sieht sie denn aus? Sie ist noch immer recht hübsch. Ob sie noch Ähnlichkeit mit ihrem Bild bewahrt hat, das im Museum hängt? Es hängt ein Bild von ihr im Museum? Sie kennen es gewiss. Schauspielerin ist es im Katalog benannt. Ein junges Weib in einem Harlekinskostüm, darüber eine griechische Toga geworfen. Ihr zu Füßen ein Gewirr von Masken. Das ist ja das Bild von Julian Fichtner. Freilich. Ich wusste gar nicht, dass die Frauengestalt Irene Herms darstellen sollte. Das sind nun mehr als 25 Jahre, dass er das Bild gemalt hat. Es war sein erster großer Erfolg. Und heute gibt es vielleicht eine Menge von Leuten, die seinen Namen nicht mehr kennen. Übrigens habe ich Irene Herms nach ihm gefragt, aber seltsam, auch die ewige Freundin weiß nicht, wo in der Welt er sich herumtreibt. Ich habe ihn erst vor wenigen Tagen gesprochen. Er war in Salzburg? Er hat mich aufgesucht und wir haben einen Abend miteinander verbracht. Wie geht's ihm denn? Ein wenig grau ist er geworden, aber sonst schien er mir kaum verändert. Wie lang mag er jetzt von Wien fort sein? 2 Jahre, nicht wahr? Etwas drüber. Er hat große Reisen gemacht. Ja? Gelegentlich erhielt ich eine Karte von ihm. Dir auch. Aber ich dachte, dass Sie mit ihm in regelmäßiger Korrespondenz stünden. Regelmäßig? Nein. Ist er nicht Ihr Freund? Freunde habe ich im Allgemeinen nicht. Und wenn ich sie habe, verleugne ich sie. Aber früher sind Sie doch so intim mit ihm gewesen. Er doch eigentlich mehr mit mir als ich mit ihm. Wie meinen Sie das, Herr von Sala? Ich verstehe das sehr gut. Es geht Ihnen wohl mit den meisten Menschen so. Ähnlich zumindest. Man merkt das auch an den Sachen, die Sie schreiben. Hoffe ich. Sonst können Sie auch bei anderen schreiben. Ich möchte Herrn Fichtner gern wiedersehen. Ich habe solche Menschen gern. Was nennst du solche Menschen? Die immer von weit her kommen. Ist es nicht seltsam, wie er durch die Welt jagt, in den letzten Jahren wenigstens? Aber steckt diese Unruhe nicht seit jeher in ihm? Sie waren ja schon auf der Akademie mit ihm zusammen. Als junger Mensch hatte er etwas Faszinierendes, Blendendes. Nie habe ich jemanden gekannt, auf den das Wort vielversprechend so zutraf wie auf ihn. Nun, er hat doch mancherlei gehalten. Ja, aber was hätte er alles erreichen können? Ich glaube, was man hätte erreichen können, das erreicht man auch. Nicht immer. Julian war gewiss zu hören bestimmt. Was ihm gefehlt hat, war die Fähigkeit, sich zu sammeln, der innere Friede. Er konnte sich nirgends dauernd heimisch fühlen. Er hat mir ein paar Skizzen gezeigt, die er in der letzten Zeit gemacht hat. Also er arbeitet wieder? Bei jemandem, der mal ein Künstler war, ist man nie vor Überraschungen sicher. Ja, so ist es, Herr von Sala. Das ist eben der große Unterschied. Bei einem Beamten kann man in dieser Hinsicht ganz ruhig sein. Der malt jedes Jahr sein braves Bild für die Ausstellung und kann beim besten Willen nicht anders. Es ist noch sehr die Frage, wer die Welt und die Kunst weiterbringt. Beamte wie Sie, Herr Professor, oder die sogenannten Genies? Oh, Dr. Reumann, es fällt mir gar nicht ein, den Bescheidenen zu spielen. Aber was die Genies anbelangt, von denen wollen wir lieber nicht reden. Das ist eine Welt für sich und außerhalb der Diskussion. Wie die Elemente. Da bin ich allerdings durchaus anderer Ansicht. Man kann doch nur von den Leuten sprechen, für die es überhaupt Grenzen gibt. Und da finde ich nun freilich, wer seine Grenzen besser kennt, das ist der bessere Mann. Und in dieser Hinsicht habe ich gewiss allen Grund, mich hochzuschätzen. Ist dir denn nicht kühl, Gabriele? Nein. Nimm doch das Tuch fester um und lass uns ein wenig Bewegung machen. Oh ja, gern. Bitte kommen Sie, Doktor. Nehmen Sie meinen Arm. Sie haben sich um Ihre Patientin noch gar nicht gekümmert. Haben Sie bemerkt, wie seine Augen leuchteten? Felix' Augen, als man von Julian sprach? Menschen von der Art dieses Herrn Fichtner haben gewiss für jüngere Leute etwas Interessantes. Und er hat ihn besucht. Er fängt wohl an, sich ziemlich verlassen zu fühlen. Warum sollte man einen jungen Freund nicht besuchen, wenn man zufällig seinen Aufenthaltsort berührt? Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht hätte ich die Sache früher gerade so aufgefasst. Aber jetzt... Nein, Doktor, ich will nicht pathetisch werden. Gegen das Pathos habe ich nichts, nur gegen den Unsinn. Ich danke Ihnen. Immerhin, ich habe Anlass, über allerlei nachzudenken. Sie wissen ja, ich habe Ihnen alles nur erzählt, um mit einem klugen und guten Menschen über Vergangenes reden zu können. Nicht etwa, um von einer Schuld losgesprochen zu werden. Glücklich machen ist besser als schuldlos sein. Und da Ihnen das beschieden war, haben Sie selbstverständlich alles gut gemacht. Wenn Sie ein Wort von so fantastischer Albernheit gestatten. Dass ich Sie so reden höre? Habe ich nicht recht? Als wenn ich nicht ganz gut fühlte, dass gerade Ihnen, wir alle, Betrogene und Betrüger, gleich verächtlich sein müssen. Gerade mir? Was Sie, gnädige Frau, Verachtung nennen, wäre doch nichts anderes als maskierter Neid. Oder denken Sie, dass es mir an dem guten Willen fehlte, mein Leben so zu führen, wie ich es die meisten anderen führen sehe? Ich habe nur nicht das Talent dazu. Wenn ich aufrichtig sein soll, gnädige Frau, die Sehnsucht, die am tiefsten in mir steckt, ist die, ein Schurke zu sein. Ein Kerl, der heuchelt, verführt, hohnlacht, über Leichen schreitet. Aber ich bin durch Mängel meines Temperaments dazu verurteilt, ein anständiger Mensch zu sein. Und was vielleicht noch schmerzlicher ist, von allen Leuten zu hören, dass ich es bin. Ob Sie uns auch den wahren Grund erzählt haben, der Sie in Wien festhält? Ich habe nicht das Recht, einen anderen zu haben. Reden wir doch nicht weiter davon. Sind wir nicht so gute Freunde, dass ich ruhig über alles mit Ihnen sprechen kann? Ich weiß ja, was Sie meinen. Aber ich glaube, es stände in Ihrer Macht, gewisse Illusionen und Träume aus einer Mädchenseele davonzuscheuchen. Für mich wäre es eine rechte Beruhigung, wenn ich Sie hier zurücklassen dürfte. Unter diesen Menschen, die mir alle so nahe sind und die doch alle voneinander nichts wissen, kaum ihre Beziehungen zueinander kennen und dazu bestimmt scheinen, auseinander zu flattern. Weiß Gott wohin. Wir wollen von diesen Dingen reden, wenn es an der Zeit ist, gnädige Frau. Ich bereue ja nicht. Ich glaube, ich habe nie etwas bereut. Aber ist das nicht unheimlich beinahe? Zu denken, dass Felix nie erfahren soll, wem er das Licht der Welt verdankt? Eine Lüge, die sich so stark erwiesen hat, dass sie den Frieden eines Hauses tragen kann, ist mindestens so verehrungswürdig als eine Wahrheit, die nichts anderes vermöchte, als das Bild der Vergangenheit zu zerstören. Das Gefühl der Gegenwart zu trüben und die Betrachtung der Zukunft zu verwirren. Ja, bitte? Herr von Sala. Guten Abend. Ich freue mich sehr. Also heute früh sind Sie gekommen, Julian. Ja, ich bin in einiger Unordnung, wie Sie sehen. Ich will diese Wohnung aufgeben. Schade. War sie so gewohnt? Wohin wollen Sie denn ziehen? Es ist möglich, dass ich vorläufig gar kein festes Quartier nehme. Ich habe sogar die Idee, meine Sachen verauktionieren zu lassen. Und das ist mir kein sympathischer Gedanke. Ja, sympathisch ist mir der Gedanke eigentlich auch nicht. Aber es kommt auch die materielle Seite der Frage ein wenig in Betracht. Ich habe zu viel gebraucht in diesen letzten Jahren. Das muss sich irgendwie wieder ausgleichen. Später richte ich mich wohl wieder neu ein. Irgendwann kommt man doch wieder zur Ruhe und zur Arbeit. Nun, wie geht's Ihnen denn? Was machen unsere Freunde und Bekannten? Haben Sie denn doch niemanden gesehen? Niemanden. Ich habe auch nur Ihnen geschrieben, dass ich da bin. Also Sie waren noch nicht bei Wegeratz? Nein. Ich zögere sogar hinzugehen. Wie? Man sollte eigentlich in gewissen Jahren die Orte gar nicht mehr betreten, in denen man jüngere Tage verbracht hat. Man findet die Dinge und Menschen selten so wieder, wie man sie verlassen, nicht wahr? Frau Gabriele soll sich im Laufe ihrer Krankheit recht sehr verändert haben. Felix sprach mir wenigstens davon. Ich möchte es am liebsten vermeiden, sie wiederzusehen. Das müssen Sie doch verstehen, Sala. Ja, natürlich verstehe ich das. Wie lange haben Sie denn keine Nachricht aus Wien gehabt? Ich bin meinen Briefen immer vorausgereist. Seit 14 Tagen hat mich keiner eingeholt. Ach. Was gibt's denn? Frau Gabriele ist vor etwa 8 Tagen gestorben. Sie starb einen sanften Tod, wie die anderen Leute ja immer so bestimmt wissen. Arme Gabriele, haben Sie sie in der letzten Zeit gesehen? Ja, ich kam beinahe täglich hin. So? Johanna hat mich darum gebeten. Sie hat sich nämlich geradezu gefürchtet, mit ihrer Mutter allein zu sein. Seltsames Geschöpf. Und unser Freund, der Professor, wie trägt er den Verlust? Gott ergeben, nicht wahr? Lieber Julian, der Mann hat einen Beruf. Ich glaube, wir können das gar nicht fassen, wie wir von Gnaden des Augenblicks Götter zuweilen etwas weniger als Menschen sind. Felix ist natürlich noch hier. Ich sprach ihn erst vor einer Stunde und teilte mit, dass Sie da wären. Er hat sich sehr gefreut, dass Sie ihn in Salzburg besucht haben. Das schien mir so. Ich trage mich übrigens mit der Idee, in Salzburg Aufenthalt zu nehmen. Für immer? Für einige Zeit. Auch um Felix willen. Sein frisches Wesen berührt mich. So angenehm. Macht mich geradezu selbst jünger. Wäre er mein Sohn nicht, ich würde ihn vielleicht beneiden und nicht um seine Jugend allein. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn zu lieben. Es hat wahrhaftig etwas Beschämendes für mich, dass ich es sozusagen inkognito tun muss. Kommen alle diese Empfindungen nicht ein wenig spät? Sie existieren wohl schon länger, als ich selbst weiß. Und dann, Sie wissen ja, ich sah den Jungen zum ersten Mal, als er schon 10 oder 11 Jahre alt war und erfuhr erst damals, dass er mein Sohn sei. Das muss ein seltsames Wiedersehen gewesen sein. Zwischen Ihnen und Frau Gabriele 10 Jahre, nachdem Sie den schnöden Verrat begangen, wie unsere Ahnen gesagt hätten. Es war nicht einmal so seltsam. Es fügte sich ungezwungen. Kurz nachdem ich aus Paris zurückgekehrt war, begegnete ich Vegra zufällig auf der Straße. Wir hatten ja gelegentlich voneinander gehört und traten einander als alte Freunde entgegen. Es gibt Menschen, die zu derlei Schicksalen geboren sind. Und was Gabriele anbelangt? Die hat Ihnen natürlich verziehen. Verziehen? Es war mehr und weniger. Nur einmal sprachen wir von der Vergangenheit. Sie ohne Vorwurf. Ich ohne Reue, als wäre jene Geschichte anderen begegnet. Und dann nie wieder. Ich hätte glauben können, jene Zeit wäre durch ein Wunder aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Und eigentlich bestand für mich zwischen dieser stillen Frau und dem Wesen, das ich einmal geliebt hatte, gar kein wirklicher Zusammenhang. Und wie ist es Ihnen denn nun ergangen? Ja, hat der so selten von Ihnen gehört? Sie hätten mir wirklich öfter und ausführlicher schreiben können. Sie wissen ja, dass Sie mir viel lieber sind als die meisten anderen Menschen. Wir bringen einander die Stichworte so geschickt. Finden Sie nicht? Es gibt pathetische Leute, die solche Beziehungen Freundschaft nennen. Sie haben mir manchmal gefehlt in diesen 2 Jahren, wahrhaftig. Nun, Julian, woher kommen Sie denn eigentlich? Aus Tirol. Ah. Diesen Sommer habe ich große Fußwanderungen unternommen. Ja, ich habe allerlei getrieben, was man so versucht, wenn man allein ist. Sie waren wirklich allein? Ja. Die ganzen letzten Jahre? Aber wenn ich von einigen lächerlichen Unterbrechungen absehe, ja. Dem hätte sich doch abhelfen lassen. Mein Leben ist bis zu einer gewissen Epoche wie in einem Rausch von Zärtlichkeit und Leidenschaft, ja von Macht dahin geflossen. Und damit geht es zu Ende. Ach, Sala, was für erbärmliche Lügen habe ich mir in den letzten Jahren erschleichen, erbetteln, erkaufen müssen. Es ekelt mich, wenn ich zurückdenke. Und wenn ich nach vorwärts schaue, graut mir. Warum diese Erbitterung, Julian? Na, winden Sie dem Schauspieler seine Rolle aus der Hand und fragen Sie ihn, ob ihm die schönen Kulissen Spaß machen, zwischen denen er stehen blieb. Aber Sie haben doch auf Ihren Fahrten wieder zu arbeiten angefangen. So gut wie nichts. Felix erzählte, dass Sie aus Ihrem Koffer ein paar Skizzen hervorgeholt und ihm gezeigt hätten. Ich wünschte, dass er wenigstens den Glauben an mich nicht verliert. Begreifen Sie das? Er steht mir nun einmal näher als die anderen. Für Felix will ich der sein, der ich einmal war. Und der ich auch noch bin. Wenn er einmal erfährt, dass ich sein Vater bin, soll er stolz darauf sein. Wenn er es erfährt? Ich habe nicht die Absicht, es ihm für alle Zukunft geheim zu halten. Jetzt, da seine Mutter tot ist, weniger als je. Als ich ihn das letzte Mal sprach, wurde es mir ganz klar, dass man nicht nur das Recht, dass man beinahe die Pflicht hat, ihm die Wahrheit zu sagen. Er wird alles verstehen. Und ich will einen Menschen haben, der zu mir gehört. Der es weiß, dass er zu mir gehört. Und für den weiter auf der Welt zu sein, es sich der Mühe lohnt. Ach, genug von mir. Verzeihen Sie, reden wir doch endlich von Ihnen. Sie bewohnen wohl schon Ihr neues Haus? Ja. Und was haben Sie für die nächste Zeit vor? Ich gedenke, mit dem Grafen Ronski nach Asien zu gehen. Mit Ronski? Sie schließen sich dieser Expedition an, von der man so viel liest? Ja. Solch ein Unternehmen reizt mich schon seit langem. Kennen Sie vielleicht den Bericht von Rolston über die baktrischen Ausgrabungen vom Jahr 92? Nein, nein. Es ist geradezu erschütternd, denken Sie. Unter dem Schutt und Staub vermutet man eine Riesenstadt, etwa von der Ausdehnung des heutigen London. Damals sind sie in einen Palast hinuntergestiegen und haben die wundervollsten Malereien gefunden und Stufen haben sie ausgeschaufelt aus einem Marmor, der sonst nirgends gefunden wurde. 312 Stufen, glänzend wie Opale. die in eine unbekannte Tiefe hinabführen. Unbekannt. Bei der 312. Stufe haben sie aufgehört zu graben, weiß Gott warum. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich diese Stufen intrigieren. Man hörte doch immer, dass diese Rolstonesche Expedition zugrunde gegangen wäre. Ach, war nicht gar so schlimm. Von den 24 Europäern sind nach 3 Jahren immerhin 8 zurückgekehrt. Und ein halbes Dutzend verloren sie schon auf der Hinreise. Man kommt durch arge Fiebergegenden, aber davor habe ich keine Angst, das kann mir nichts anhaben. In den Thermen des Caracalla, es ist Ihnen doch bekannt, wie versumpft dort der Boden ist, habe ich als ganz junger Mensch eine Reihe der gefährlichsten Sommernächte verbracht und bin gesund geblieben. Das beweist doch nichts. Und freilich, ich bin nicht mehr so jung wie damals, aber ich fühle mich soweit ganz frisch. Rauchen Sie nicht? Danke, ich sollte eigentlich nicht. Erst gestern hat es mir der Dr. Reumann verboten, nichts Besonderes. Das Herz ist ein bisschen unruhig. Ja? Fräulein Herms fragt, ob der gnädige Herr zu sprechen sei. Gewiss. Ich lasse bitten. Bitte. Guten Abend. Irene. Guten Abend. Na? Habe ich also doch recht getan, mich noch ein paar Tage zu gedulden. Da habe ich ihn ja wieder. Wissen Sie, Herr von Sala, wie lange wir uns nicht gesehen haben? Über 3 Jahre. Dein letzter Brief ist auch schon wieder 2 Monate alt. Ich sage Brief, um mich nicht zu blamieren. Oh. Es war aber nur eine Ansichtskarte. Wo bist du nur überall herumgeflogen? Setz dich doch. Du bleibst doch ein bisschen. Selbstverständlich. Nein, wie du aussiehst. Ich hab's immer gewusst, der graue Bart wird ihm sehr interessant stehen. Na, jetzt werden Sie lauter angenehme Dinge zu hören bekommen. Ich muss mich nun leider entfernen. Hoffentlich vertreibe ich Sie nicht. Ja, was fällt Ihnen ein, Fräulein Herms? Sie gehen wohl zu Wegratz. Was sagst du zu dem Unglück, Julian? Es ist furchtbar. Bitte grüßen Sie dort. Ich gehe jetzt nicht hin, ich gehe nach Hause. Nach Hause? Das sagen Sie so einfach. Sie sollen ja jetzt ein Schloss bewohnen. Ach, es ist ein bescheidenes Landhaus. Es wäre mir ein besonderes Vergnügen, Fräulein Herms, wenn Sie sich einmal persönlich davon überzeugen wollten. Ja, nun, wenn es meine Zeit noch erlaubt, so komme ich wirklich einmal und schaue mir Ihre Villa an. Bist du so bald wieder fort? Ja, natürlich. Ich muss wieder nach Hause. Erst heute früh habe ich einen Brief von meinem kleinen Neffen. Er sehnt sich nach mir. Ein Fratz von 5 Jahren und sehnt sich auch schon. Was sagen Sie dazu? Sie sehnen sich wohl auch schon zurück, Fräulein Herms. Na, es ist nicht das. Ich fange an, mich zu sehr an Wien zu gewöhnen. Wenn ich hier in den Straßen umher spaziere, da gibt es Erinnerungen auf Schritt und Tritt. Denkt ihr, wo ich gestern war, Julian? In der Wohnung, wo ich als Kind gelebt habe. Ein Postbeamter wohnt jetzt drin mit seiner Frau und 2 Kindern. Das eine war ein so lieber Kerl. Es hat mit einer Eisenbahn gespielt, mit einer Lokomotiv zum Aufziehen. Und die ist mir immer über den Fuß gerannt. Aber das wird Sie wahrscheinlich nicht so interessieren, Herr von Sala. Dass Sie sich gerade unterbrechen, Fräulein Herms, wenn es am spannendsten wird. Hätte so gern noch weiter zugehört. Aber nun muss ich leider wirklich gehen. Grüße Gott, Julian. Leben Sie wohl. Also, Fräulein Herms, ich rechne auf die Ehre Ihres Besuches. Gott sei Dank. Ist er dir noch immer so unsympathisch? Unsympathisch? Ich hasse ihn. Ach. Es ist ja nur deine unglaubliche Seelengüte, dass du ihn in deiner Nähe duldest. Du hast keinen Ärger, Feind. Wie kommst du auf diese Idee? Das spürt man doch. So was muss man doch spüren. Du trägst ihm nach, dass du vor 10 Jahren in seinem Stück einen Erfolg gehabt hast. Das sind leider schon 12 Jahre. Und meine Schuld war es nicht. Denn was seine sogenannte Dichtung anbelangt, so halte ich sie für Blödsinn. Und bekanntlich stehe ich mit dieser Ansicht nicht vereinzelt da. Aber du kennst ihn ja nicht. Um diesen Herrn in seiner ganzen Größe würdigen zu können, hat man ihn auf den Proben genießen müssen. Mein Fräulein, es sind Verse. Verse, mein Fräulein. Das muss man von ihm gehört haben, um zu wissen, was für eine maßlose Arroganz in ihm steckt. Übrigens weiß jeder Mensch, dass er seine Frau umgebracht hat. Irene, das sagst du hoffentlich nicht zu anderen Leuten. Ist ja nicht notwendig, das weiß doch jeder außer dir. Und ich für meinen Teil habe gar keinen Grund, Herrn von Sala zu schonen, der dich seit 20 Jahren mit seinem Hohn verfolgt. Aber besuchen wirst du ihn doch. Natürlich, wenn man nur Leute besuchen wollte. Die niemanden umgebracht haben. Wir tun ihm wirklich zu viel Ehre an, wenn wir so lange über ihn reden. Ja, aber Schluss! Na, Julian, Wie geht's dir denn? Warum hast du mir denn gar so selten geschrieben? Hast du am Ende nicht dürfen? Ich meine, ob man dir es verboten hat. Ach so. Mir verbietet niemand was. Wirklich? Du lebst so ganz für dich? Ja. Das freut mich. Ich kann mir nicht helfen, das freut mich, Julian. Ob zwar es ja Unsinn ist, heute oder morgen fängt doch wieder was Neues an. Die Zeiten sind vorbei. Wenn es nur wahr wäre. Kann man einen Tee haben? Gewiss. Hier ist der Samovar. Wo denn? Ah ja, hier. Und der Tee? Nein. Ich weiß ja. Du bleibst wirklich nur mehr ein paar Tage hier? Ja, natürlich. Meine Bestellungen sind gemacht. Das kannst du ja denken. Auf dem Gut meiner Schwester braucht man wahrhaftig keine Toiletten. Wie behagt's dir denn dort? Herrlich. Ach, nur endlich vom Theater nichts mehr wissen. Das ist schon eine Seligkeit. Du kehrst ja doch einmal wieder dahin zurück. Da irrst du dich aber gewaltig. Warum sollte ich denn? Bedenk doch, dass ich jetzt am Ziel meiner Wünsche angelangt bin. Frische Luft, einen Wald in der Nähe, keine Leute, keinen Direktor, kein Publikum, keine Kollegen, keine Verfasser, obwohl sie nicht alle so arrogant sind wie dein angebeteter Sala. Na also, und das alles habe ich erreicht? Ich lebe auf dem Land, ich habe ein Gut, ein kleines Schlösserl, kann man schon sagen, einen Park habe ich und ein Pferd und Schlafrück, so viel ich will. Es gehört zwar alles nicht mir, außer den Schlafrücken natürlich, aber das bleibt sich ja gleich. Dabei lebe ich bei den besten Menschen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Denn mein Schwager ist womöglich ein noch prächtigerer Kerl als die Lori selbst. Es ist nur die Frage, wie lange du es aushalten wirst. Aber Julian, ich frage dich, was soll mich veranlassen, aus einem solchen Paradies in den Sumpf zurückzukehren, wo ich 25 Jahre meines Lebens verbracht habe. Was habe ich denn überhaupt noch beim Theater zu suchen? Die bejahrten Fächer liegen mir nicht. Ich habe weder Neigung zur Heldenmutter noch zur komischen Alten. Mit einem Wort, ich habe das schönste Leben vor mir. Was lachst du? Es freut mich, dich so lustig und so jung wiederzusehen. Das ist die Landluft, Julian. Das solltest du auch einmal auf längere Zeit versuchen. Herrlich. So, darf ich dir auch gleich einschenken? Ja. Hast nichts dazu? Oh, in der Tasche werden wohl noch ein paar Kekse sein. Da. Danke, famos. Das ist übrigens eine ziemlich neue Schwärmerei von dir. Die Kekse? Nein, die Natur. Ja, wie kannst du das sagen? Ich habe die Natur immer unendlich geliebt. Erinnerst du dich nicht, wie wir einmal an einem heißen Sommernachmittag im Wald eingeschlafen sind? Und denkst du nicht mehr an das Muttergottesbild oben auf dem Hügel, wo uns das Gewitter überrascht hat? Ach Gott, kein Lehrer war an die Natur. Ja, und gar später, wie die böse Zeit für mich gekommen ist, wie ich mich deinetwegen habe umbringen wollen, ich Kamel, da war die Natur ganz einfach meine Rettung. Wirklich, Julian? Ich könnte dir die Stelle noch zeigen, wo ich mich ins Gras geworfen und geweint habe. Dass du noch immer daran denkst. Du doch auch. Na, und wer ist schließlich der Dumme von uns zweien gewesen? Wer? Frag dich nur aufs Gewissen. Wer? Bist du mit einer glücklicher gewesen als mit mir? Hat eine so an dir gehangen wie ich? Gewiss nicht. Die dumme Geschichte, die mir dann im Engagement draußen passiert ist, meiner Seele. Du hättest sie mir wirklich verzeihen können. Es ist wahrhaftig nicht so viel dran, wie ihr Männer immer draus macht. Nämlich, wenn es uns passiert. Soll ich Licht machen? Es ist ganz gemütlich in der Dämmerung. Nicht viel dran, sagst du. Magst du recht haben. Aber wenn es einen trifft, wird man eben doch ziemlich rasend. Und wenn wir uns auch versöhnt hätten, es wäre doch nicht mehr das Rechte geworden. Ist schon besser so. Wie es einmal verwunden war, sind wir ja die besten Freunde geworden. Und sind's geblieben. Das ist doch auch was sehr Schönes. Ja, heute bin ich auch ganz zufrieden. Im Übrigen will ich dir was sagen, Julian. Es war doch nur die gerechte Strafe für uns beide. Für uns beide? Du bist ja so gescheit, Julian. Was glaubst du? Wäre das damals geschehen? Meinst du, ich hätte sowas anstellen können, wenn wir ein Kind, wenn wir das Kind gehabt hätten? Alles wäre anders gekommen, alles. Wir wären zusammengeblieben. Wir hätten noch ein paar Kinder gekriegt. Wir hätten uns geheiratet. Ich wäre nicht ein altes Schlossfräulein und du wärst nicht... Ein alter Junggesell. Na, wenn du selber sagst. Und die Hauptsache, wir hätten ein Kind. Ich hätte ein Kind. Was soll das alles, Irene? Warum sprichst du wieder von all diesen Vergessenen? Vergessenen? Vergangenen Dingen. Vergangen sind sie freilich. Aber draußen auf dem Land hat man viel Zeit. Alles Mögliche geht einem durch den Kopf. Und gar wenn man andere Kinder sieht, fällt einem so manches ein. Nimm's doch, wie es ist. Du hast anderes erlebt, vielleicht Besseres. Dein Leben war reicher, als ein Mutterleben hätte sein können. Du warst eine Künstlerin. Ich pfeif drauf. Eine große, eine berühmte, das will doch was heißen. Und du hast auch noch mancherlei anderes, sehr Schönes erlebt. Nach mir, ich weiß es ja. Na, was habe ich davon? Was will das alles bedeuten? Eine Frau, die kein Kind hat, ist gar nie eine Frau gewesen. Aber eine, die einmal eins hätte haben können, denn haben müssen, die nicht Mutter geworden ist. Das ist... Ach, das kann ja kein Mann verstehen. Das kann ja keiner verstehen. Der Beste von euch ist in diesen Dingen noch immer eine Art von Schuft. Weiß denn einer von euch, wie viele von ihm in der Welt herumlaufen? Ich weiß wenigstens, dass ich keins gehabt habe. Weißt du es überhaupt? Und wenn ich selbst wüsste. Wieso? Hast du wirklich eins? So red doch. Julian, du kannst mir's schon sagen. Wo lebt's denn? Frag doch nicht. Und wenn ich ein Kind hätte, es würde ja doch nicht mir gehören. Er hat ein Kind. Er hat ein Kind. Warum lässt du es denn so in der Welt herumlaufen? Du hast ja selbst gesagt, der Beste von uns ist in diesen Dingen auch noch eine Art von Schuft. Und ich bin nicht einmal der Beste. Warum holst du dir's denn nicht? Was geht's mich denn überhaupt an? Was dürft es mich angehen? Genug. Willst du noch eine Tasse Tee? Na, danke, danke, nicht mehr. Er hat ein Kind und ich hab's nicht gewusst. Ja, bitte? Was geht's? Herr Leutnant Wegrath fragt, ob der gnädige Herr zu Hause sind. Ja, ich lass bitten. Sehr wohl. Der junge Wegrath? Ich dachte, er sei schon wieder fort. Der arme Junge, er war wie vernichtet. Das denke ich mir. Du hast ihn in Salzburg besucht? Ja, im August war ich ein paar Tage dort. Guten Abend. Guten Abend, Fräulein Herms. Guten Abend, Herr Leutnant. Mein lieber Felix, ich wollte zu euch kommen noch heute Abend. Es ist sehr freundlich von dir, dass du dich herbemühst. Übermorgen muss ich schon wieder fort und so wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt noch Gelegenheit finden würde, sie zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, denkt ihr. Erst Sala teilt es mir mit, vor kaum einer Stunde. Das ahnten wir nicht, als wir im Sommer miteinander im Mirabellgarten spazieren gingen. Es ist sehr rasch gekommen? Ja. Und ich konnte nicht bei ihr sein. Na, schon zu spät. Da muss ich ja gehen. Warum eilen Sie, Fräulein Herms? Ich fahre in die Oper. Die paar Tage, die ich noch hier bin, will ich da ausnützen. Sehen wir Sie noch bei uns, Fräulein Herms? Gewiss. Sie reisen ja schon früher fort als ich. Ja, mein Urlaub geht zu Ende. Wie lang sind Sie denn jetzt eigentlich schon Offizier, Felix? Das bin ich schon vor 3 Jahren geworden. Aber erst im Jahr drauf habe ich mich aktivieren lassen. Ein bisschen spät. Spät? Warum? Wie alt sind's denn, Felix? 23 Jahre. So. Jetzt habe ich wirklich höchste Zeit, dass ich gehe. Adieu. Grüßen Sie zu Hause, Herr Leutnant. Adieu, Julian. Adieu, Irene. Störe ich Sie nicht, Herr Fichtner? Sie wollten Papiere in Ordnung bringen. Ja, das halt nicht. Die Ordnung ist rasch gemacht. Das meiste wird verbrannt. Macht Sie das nicht ein bisschen traurig, so mit Ihrer Vergangenheit aufzuräumen? Traurig? Dazu ist es doch ein zu natürlicher Vorgang. Das kann ich nicht finden. Etwas, das überhaupt wert war, aus einem lebendigen Glück oder aus einem lebendigen Schmerz Erinnerung zu werden, das sollte eigentlich diese Bedeutung nie wieder verlieren können. Und nun gar in einem Leben wie das Ihrige, das so reich und so bewegt war, haben Sie nicht selbst zuweilen eine gewisse Ehrfurcht vor Ihrer Vergangenheit? Wie kommst du auf solche Gedanken? Du, der du so jung bist. Es geht mir eben durch den Sinn. Du hast vielleicht nicht Unrecht, aber ich gebe diese Wohnung auf und weiß noch nicht recht, wie es weiter werden soll. Da ist es mir lieber, mit den Dingen ein Ende zu machen, als sie in einer Kiste begraben und in einem Keller vermodern zu lassen. Es muss Ihnen doch um mancherlei Leid tun. Ich wüsste kaum. Und Sie haben gewiss auch manche Erinnerungszeichen, die nicht für Sie allein etwas bedeuten. Entwürfe aller Art, die Sie gewiss zum Teil aufbewahrt haben. Denkst du an die Kleinigkeiten, die ich dir in Salzburg gezeigt habe? Auch an die denke ich natürlich. Willst du sie haben? Gern. Aber ich habe noch eine andere Bitte an Sie. Eine sehr große, wenn Sie mir erlauben. Na, rede doch. In Ihrem Besitz dürfte sich noch ein Porträt meiner Mutter aus ihrer Mädchenzeit befinden. Ein kleines Bild in Aquarellfarben. An dieses Bild erinnerte sich deine Mutter? Ja, sie sprach mir davon am letzten Abend, an dem ich sie sah. Ja. Wo mag ich es nur aufbewahrt haben? Warte, warte. Ich habe es auf dem Land gemalt, in dem kleinen Häuschen, das deine Großeltern bewohnten. In dieser Mappe wird es wohl sein. Ja, ja, da ist es. Wie alt war meine Mutter damals? 18. Also ein Jahr, bevor sie heiratete. Es ist im selben Jahr gemalt. Diese Lippen lächeln. Sie reden beinahe zu mir. Was hat dir denn deine Mutter erzählt an diesem letzten Abend? Nicht viel. Aber mir ist, als wüsste ich mehr, als sie mir erzählt hat. Es ist seltsam zu denken, so wie sie mich aus diesem Bilde anblickt, hat sie auch sie betrachtet. Mir scheint, als wenn eine gewisse Befangenheit in diesem Blick läge. Angst beinahe. Damals war deine Mutter noch selten aus ihrem Dorf herausgekommen. Sie war wohl anders als die meisten Frauen, die ihnen begegnet sind, nicht wahr? Sie haben meine Mutter sehr lieb gehabt. Ja, ich habe sie lieb gehabt. Und es waren gewiss sehr glückliche Stunden, als sie in dem kleinen Garten saßen. Ihnen gegenüber stand dieses junge Mädchen, ein Strohhut in der Hand, mit den angstvoll lächelnden Augen. Von diesen Stunden sprach deine Mutter am letzten Abend? Ja, das ist vielleicht kindisch, aber seither erscheint es mir wie unmöglich, dass ihnen irgendein Wesen mehr bedeutet haben sollte als dieses. Ich will darauf nicht antworten. Am Ende käme ich in die Versuchung, mich unwillkürlich besser zu machen, als ich bin. Du weißt ja, wie ich mein Leben geführt habe, dass es keinen so geregelten und einfachen Verlauf genommen hat, wie das von manchen anderen. Gerade solche Menschen, denke ich mir, bewahren stille und milde Erinnerungen wie diese treuer und dankbarer in ihrem Gedächtnis als andere. Habe ich nicht recht? Das mag wohl so sein. Willst du das Bild behalten? Wie? Naja, nimm es. Ich schenke es dir nicht. Sobald ich ein ständiges Quartier habe, will ich es wieder haben. Ihr Blick war auf sie gerichtet. Dieser Blick, sollte ich ihn ganz verstehen? Auch Mütter haben ihre Schicksale, wie andere Frauen. Nimmst du es nicht mit dir? Nicht jetzt. Es gehört Ihnen mehr, als ich ahnte. Und dir. Felix. Nein, das ahnt ich nicht. Leben Sie wohl. Du willst jetzt gehen? Es verlangt mich sehr, eine Weile allein zu sein. Auf morgen. Auf Wiedersehen, Felix. Morgen bin ich in eurem... Morgen bin ich bei dir, Felix. Ich erwarte Sie. Guten Morgen, Johanna. Stefan, kommst du zum letzten Mal? Zum letzten Mal? Was fällt dir ein? Es hat sich in unseren Dispositionen nicht das Geringste geändert. Heute ist der 7. Oktober, am 26. November geht das Schiff von Genua ab. Du wirst plötzlich von hier verschwunden sein. Ich werde bei der Gartentür stehen und sie wird verschlossen bleiben. Solche Dinge sind doch zwischen uns nicht notwendig. Nein, wahrhaftig nicht. Sie sind es, Herr von Sala. Nun, wie weit halten Sie mit Ihren Vorbereitungen? Es braucht keine besonderen. Ich packe meine Koffer, lasse die Vorhänge herunter, sperre die Türen ab. Und dann geht es in rätselhafte Fernen. Ich habe übrigens eine Frage an Sie, Felix. Hätten Sie einige Lust, mit uns zu kommen? Fragen Sie mich das im Ernst, Herr von Sala? Die Frage ist genauso ernst gemeint, als Sie sie nehmen wollen. Ob ich mit Ihnen nach Asien gehen will? Handelt es sich denn nicht um eine Expedition von rein wissenschaftlichem Charakter? Ja, so hieß sie wohl gedacht. Aber es ist sehr leicht möglich, dass es allerlei geben wird, wobei junge Männer wie Sie sehr gut am Platze sein werden. Männer wie ich? Ja, vor 7 Jahren unter Rolston war mancherlei zu bestehen, was nicht im Reiseprogramm vorgesehen war. Und in der Ebene von Karakum, da gab es eine regelrechte kleine Schlacht. Für die, die dort liegen geblieben sind, wird sie groß genug gewesen sein, ihre kleine Schlacht. Da mögen Sie wohl recht haben, Herr Doktor. Entschuldigen Sie, dass ich... Erlauben Sie, Herr von Sala, ist es ein plötzlicher Einfall oder ist es mehr? Gestatten Sie mir, mit dem Grafen Ronski zu reden? Sie nannten dem Grafen meinen Namen? Ich habe die Erlaubnis, die Frage an Sie zu richten, ob Sie bereit wären, sich am 26. November mit uns in Genua einzuschiffen. So bald schon gedenken Sie, Wien zu verlassen? Warum sehen Sie mich so an, Herr Doktor? Dieser Blick ist ein wenig unvorsichtig gewesen. Inwiefern? No. Er sagt ungefähr, abreisen magst du, aber ob du zurückkommen wirst, das ist eine recht zweifelhafte Sache. Nun hören Sie, Herr von Sala, einer solchen Unternehmung gegenüber dürfte man auch einen solchen Zweifel laut werden lassen. Aber interessiert Sie denn das überhaupt, Herr von Sala, ob Sie wiederkommen werden oder nicht? Nein. Und wenn es mich interessieren würde, wie es mit mir steht, so hätte ich einen triftigen Grund. Welchen? Ich wünsche nicht, um das Bewusstsein meiner letzten Tage betrogen zu werden. Das ist ein Wunsch, mit dem Sie ziemlich vereinzelt dastehen dürften. Jedenfalls wären Sie verpflichtet, Doktor, mir die absolute Wahrheit zu sagen, wenn ich Sie darum fragen sollte. Ich finde, man hat das Recht, sein Dasein vollkommen auszuleben mit allen Wonnen und mit allen Schaudern, die darin verborgen liegen. So wie wir wahrscheinlich die Pflicht haben, jede gute Tat und jede Schurkerei zu begehen, die innerhalb unserer Fähigkeiten liegt. Nein, Sie sollen mir meine Todesstunde nicht wegeskamotieren. Das wäre ein kleinlicher Standpunkt meiner und Ihrer nicht würdig. Nun, Felix, am 26. November, es sind 7 Wochen bis dahin. Innerhalb welcher Frist muss ich mich entscheiden? Es ist kein Anlass, sich zu übereilen. Wann läuft der Urlaub ab? Morgen Abend. Sie werden sich wohl mit Ihrem Vater besprechen wollen. Meinem Vater? Natürlich. Aber jedenfalls bringe ich Ihnen morgen früh die Antwort, Herr von Sala. Schön. Würde mich sehr freuen. Aber immerhin bedenken Sie, ein Spaziergang ist es nicht. Also, auf Wiedersehen. Adieu, Fräulein Johanna. Leben Sie wohl, Herr Doktor. Ich gehe auf mein Zimmer. Adieu, Herr Doktor. Sie sind entschlossen, Felix? Beinahe. Ergreifen Sie diese Gelegenheit und reisen Sie nach Genua, Kleinasien, Tibet, Baktrien. Ja, es muss schön sein. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Ich danke Ihnen, aber mit diesen Wünschen hat es wohl noch Zeit. Wie immer die Sache sich entscheidet, wir sehen uns vor meiner Abreise noch zu öftern malen. Kann man denn jemals wissen, ob man einander wieder sieht? Herr Doktor, hat Herr von Sala Ihren Blick richtig gedeutet? Herr von Sala war vor wenigen Tagen bei Ihnen? Nun, dass er leidend ist, das sehen Sie ja selbst, nicht wahr? Also grüße Gott, Felix. Werden Sie der Freund unseres Hauses bleiben, wenn ich fort bin? Warum stellen Sie solche Fragen an mich, Felix? Sie wollen nicht wiederkommen. Ja, warum? Ich versichere Sie. Ich verstehe. Es hat sich wieder einmal ein anderer den Hals gebrochen. Leben Sie wohl, Felix. Und wenn man Sie zurückrufen sollte? Man wird es nicht tun. Wenn man mich braucht, werde ich immer zu finden sein. Sie gehen schon, Herr Doktor? Ja. Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Vater. Adieu. Hat er dir gesagt, dass Sala verloren ist? Ich wusste es. Und du gehst? Mit ihm? Oder ohne ihn? Ja. Es wird jetzt hier recht still werden. Und wie wirst du leben, Johanna? Ich meine, wie werdet ihr beide leben, du und der Vater? Er wird sich einsam fühlen. Er würde es sehr dankbar empfinden, denke ich, wenn du dich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigtest. Was hülfe es mir oder ihm? Ich bin nicht dazu geschaffen, Menschen beizustehen in trüben Tagen. Ich kann mir nicht helfen, es ist nun einmal so. Nein, dazu bist du nicht geschaffen. Wozu nur magst du geschaffen sein? Johanna, ich möchte, dass du unserem Vater keinen Kummer bereitest. Steht das bei mir allein? Ich weiß, wohin deine Träume gehen, Johanna. Was soll das werden? Muss denn alles etwas werden? Ich denke, Felix, dass es die Bestimmung mancher Menschen sein mag, einander gar nichts anderes zu bedeuten als Erinnerung. Johanna, du hast es selbst gesagt, dass du nicht dazu geschaffen bist, Menschen leiden zu sehen. Leiden und... Guten Tag. Herr Fichtner. Ich hätte dich kaum wiedererkannt, Johanna. Du bist ja eine junge Dame geworden. Euer Vater ist nicht zu Hause. Er ist noch gar nicht weggegangen. Erst um 12 hat er auf der Akademie zu tun. Er wird wohl im Atelier sein. Ich will ihn gleich rufen. Mein lieber Freund, ich freue mich sehr. Erst gestern nach meiner Ankunft habe ich es erfahren. Durch Sala. Ich brauchte nicht erst zu sagen. Ich danke dir für deine Teilnahme. Setz dich doch, Julian. Du wolltest fortgehen. Na, das ist nicht so eilig. Erst um 12 habe ich auf der Akademie zu tun. Nun, du bist ja diesmal recht lange fortgeblieben. Mehr als 2 Jahre. Wärst du nur um 10 Tage früher gekommen, so hättest du sie noch einmal gesehen. Es kam so schnell, wenn auch nicht unerwartet. Ich habe gehört. Ach Gott, mein lieber Freund, wie oft habe ich in der letzten Zeit an dich gedacht. Und ich? Wenn ich das Gebäude betrete, wo ich jetzt in Amt und Würden schalte, dann fällt es mir natürlich manchmal ein, wie wir als junge Leute nebeneinander im Modellsaal gesessen sind, mit 1000 Plänen und Hoffnungen. Das sagst du so melancholisch. Es haben sich doch manche erfüllt. Manche, ja. Und man möchte doch wieder jung sein, selbst um den Preis der gleichen Sorgen und Kämpfe. Und selbst auf die Gefahr hin, allerlei Schönes noch einmal durchmachen zu müssen. Wahrhaftig, das trägt sich am allerschwersten, wenn es Erinnerung geworden ist. Erinnerst du dich noch an den Sommermorgen, an dem du mich zum ersten Mal in die Kirchau begleitet hast? Natürlich. Wo du Gabriele und ihre Eltern kennenlerntest. Vater, steht denn das Haus noch, in dem die Mutter damals wohnte? Nein, längst nicht mehr. Man hat eine Villa hingebaut. Vor 5 oder 6 Jahren waren wir nämlich zum letzten Mal dort und haben das Grab deiner Großeltern besucht. Alles hat sich dort verändert, nur der Friedhof nicht. Weißt du noch, Julian, wie wir einmal an einem schwülen, wolkigen Nachmittag auf der niederen Friedhofsmauer gesessen sind und ein so merkwürdiges Zukunftsgespräch geführt haben? Die Worte sind mir entschwunden, aber ich weiß noch, es war ein sonderbares Gespräch. Die Welt tat sich gewissermaßen weiter auf als sonst. Und ich spürte eine Art von Neid auf dich, wie manchmal zu jener Zeit. In mir erwachte ein Gefühl, als könnte ich auch alles, wenn ich nur wollte. Man musste nur etwas frecher sein und selbstbewusster und sich hineinwerfen. Ja, so war mir zumute, während du redetest. Da kam Gabriele heraufgeschritten auf dem schmalen Weg vom Dorfe her, den Strohhut in der Hand, und nickte mir zu. Und alle meine Zukunftsträume schwebten nur mehr um sie. Wo nimmt das nur mit einem Mal wieder seine Farben her? Alles war doch schon so gut wie vergessen. Und nun, seit sie tot ist, schimmert es wieder so lebendig, dass man erschrecken könnte. Ach, man sollte lieber nicht daran denken. Wozu? Wozu? Es ist klug von dir, dass du so rasch wieder deine Tätigkeit aufgenommen hast. Wenn man sich einmal entschlossen hat, weiter zu existieren. Arbeit ist doch das Einzige, was einem über dieses Gefühl des Alleinseins hinweghilft, dieses Alleingelassenseins. Mir ist, als wenn ich der Schmerz ein wenig ungerecht machte gegenüber manchem, was dir geblieben. Ungerecht? Es gibt so vieles, was die jungen Leute von uns fortruft, fortlockt, fortreißt von allem Anbeginn. Wir führen ja doch nur einen Kampf um unsere Kinder von dem Augenblick an, als sie überhaupt da sind, und einen ziemlich aussichtslosen obendrein. Das liegt im Lauf der Welt. Sie können uns ja nie gehören. Auch unsere Freunde sind doch nur Gäste in unserem Leben, erheben sich vom Tisch, wenn abgespeist ist, gehen die Treppe hinab und haben, wie wir, ihr eigenes Geschäft. Das ist ja auch ganz natürlich. Was nicht hindert, Julian, dass man sich freut, aufrichtig freut, wenn einer den Weg wieder zu uns findet. Und gar einer, der einem wirklich sein Lebtag sehr wert gewesen. Und nicht wahr, solange du in Wien bleibst, sehe ich dich wieder öfters bei mir. Du würdest mir einen rechten Gefallen erweisen. Gewiss werde ich kommen. Aber noch freundlicher wäre es von dir, wenn du gleich bei uns bliebst und mit uns zu Mittag speisen wolltest. Nun, in 3/4 Stunden bin ich zurück. Also du bleibst. Auf Wiedersehen. Warum sind Sie nicht mit ihr fortgegangen? Deine Mutter ist ohne Schuld. Wenn es Zeit ergibt, so trage ich sie allein. Ich will dir alles erzählen. Es war damals verabredet, dass wir zusammen fort sollten. Alle Vorbereitungen waren getroffen. Wir wollten im Geheimen den Ort verlassen, weil deine Mutter vor Auseinandersetzungen und Erklärungen eine begreifliche Scheu hatte. Unsere Absicht war, von der Reise aus nach wenigen Tagen die Sache aufzuklären. Der später ihr Gatte wurde, war eben auf einige Tage nach Wien gereist, um Dokumente zu besorgen. In einer Woche sollte die Hochzeit sein. Unser Plan stand fest. Alles war verabredet. Der Wagen war schon bestellt, der abseits vom Ort warten sollte. Am Abend hatten wir einander Adieu gesagt und waren beide überzeugt, dass wir uns am nächsten Morgen wiedersehen würden, um uns überhaupt nie wieder zu trennen. Es kam anders. Als ich in das kleine Wirtshaus zurückgekehrt war und alles für die Reise in Ordnung brachte, kam ich eigentlich das erste Mal recht zum Bewusstsein der Dinge, die geschehen waren und die bevorstanden. Während ich am offenen Fenster stand, wurde es mir klar, dass morgen früh eine Stunde kam, die über meine ganze Zukunft entscheiden sollte. Und ich wunderte mich beinahe, dass ich so bereit gewesen war, die Unbekümmertheit meiner Jugend hinzugeben. Und wofür? Für eine Leidenschaft, die in all ihrer Glut und Süßigkeit doch begonnen hatte wie manche andere und bestimmt war zu enden, wie alle. Und alle meine Bedenken gingen unter in der ungeheuren Sehnsucht, mein Leben pflichtenlos, ungebunden, weiter zu führen. Viel Zeit zu überlegen hatte ich nicht. Und ich war froh darüber. Ich war entschlossen. Ich wartete den Morgen nicht ab. Noch ehe die Sterne untergegangen waren, bin ich fort. Entflohen. Nenn es, wie du magst. Ja, es war eine Flucht. So gut und so schlecht, so unbedenklich und so feig wie irgendeine. Mit aller Angst des Verfolgtwerdens, mit aller Glückseligkeit des Entkommenseins. Ich verhehl dir nichts, Felix. Du bist jung. Es wäre sogar möglich, dass du es besser begreifst, als ich selbst es heute begreife. Es zog mich nicht zurück. Keine Spur von Reue regte sich. Und wenn sie sich getötet hätte? Ich glaube, ich hätte mich dessen für wert gehalten in dieser Zeit. Vielleicht waren sie es ja damals wirklich. Und sie wollte es tun, das bin ich gewiss. Der Lüge und Qual wollte sie ein Ende machen, wie es 100.000 Mädchen vor ihr getan. Aber Millionen tun es nicht, und es sind die Klügeren. Und sicher dachte sie auch daran, dem, der sie zur Gattin nahm, die Wahrheit zu gestehen. Aber freilich, es lebt sich leichter, wenn man nicht die Last eines Vorwurfs oder gar die einer Verzeihung zu tragen hat. Und wenn sie gesprochen hätte? Sie hätte niemandem damit genützt. So hat sie geschwiegen. Solche Schicksale gibt es aller Orten und man muss nicht einmal verworfen sein, um sie zu erleben oder um sie zu verschulden. Und es gibt wenige, denen es zusteht, zu richten oder zu verurteilen. Ich maß es mir nicht an. Es will mir nicht einmal ein, dass ich nun Betrüger und Betrogene vor mir sehen soll. Und völlig unmöglich ist es mir, mich selbst als einen anderen zu empfinden, als den, für den ich mich bis heute gehalten habe. Es hat sich nichts verändert. Nichts. Das Andenken meiner Mutter ist mir so heilig als zuvor. Und der Mann, in dessen Haus ich geboren und auferzogen bin und der meine Mutter geliebt hat, gilt mir gerade so viel, als er mir bisher gegolten. Und beinahe mehr. Und doch, Felix, so kraftlos dir diese Wahrheit scheint, eines weißt du schon in diesem Augenblick des Zweifels. Als meinen Sohn hat deine Mutter dich geboren. Zu einer Zeit, da sie sie verfluchte. Auferzogen als meinen Sohn. In Hass gegen sie. Zuerst, später in Verzeihung. Und endlich, vergiss es nicht, in Freundschaft für mich. Und an jenem letzten Abend, woran hat sie sich erinnert? Wovon mit dir gesprochen? Von jenen Tagen, in denen sie das größte Glück erlebte, dass einer Frau beschieden sein kann. Und das tiefste Elend. Denkst du, es war Zufall, dass ihr am letzten Abend gerade jene Tage wieder durch den Sinn gingen? Was immer dich jetzt bewegt, Zweifel und Verwirrung, du weißt nun einmal die Wahrheit. Deine Mutter selbst hat es gewollt. Und es gibt für dich keine Möglichkeit mehr zu vergessen, dass du mein Sohn bist. Ihr Sohn? Es ist nichts als ein Wort. Es klingt ins Leere. Ich sehe sie an, ich weiß es, aber ich erfasse es nicht. Felix. Sie sind mir fremder geworden, seit ich es weiß. Die Blätter sind rot. Der goldene Dunst liegt über den Wäldern, der Himmel ist blass und fern. Und der Tag ist noch viel schöner und trauriger, als ich ihn je hätte ahnen können. Und ich erlebe ihn in deinem Garten und spiegle mich in deinem Teich. Und doch werden wir ihn so wenig halten können, diesen goldenen Tag. Als das Wasser hier mein Bild behalten wird, wenn ich gehe. Sonderbar. In dieser klaren, lauen Luft weht doch schon eine Ahnung von Winter und Schnee. Was kümmert's dich? Wenn diese Ahnung hier Wahrheit wird, bist du längst in einem anderen Frühling. Wie meinst du das? Nun, dort, wo ihr hingeht, gibt's doch wohl keinen Winter wie bei uns. Nein. Keinen Winter wie bei uns. Und du? Ich? Ich meine, wenn ich nun fort bin, was wirst du tun? Wenn du fort bist? Ich habe dir's ja schon gesagt. Fortgehen. Wie du. So bald als möglich. Jetzt habe ich noch den Mut dazu. Wer weiß, was später aus mir wird, wenn ich hier bleibe. Fortgehen. Solange man jung ist, stehen alle Türen offen. Und vor jeder Türe fängt die Welt an. Aber erst wenn man an niemandem hängt, ist die Welt weit. Und der Himmel unendlich. Und darum will ich fort. Hast du gar keine Angst, Johanna? Ich werde meinen Weg finden. Warum gehst du fort, Johanna? Ich will später einmal vor mir selbst erschauern müssen. So tief erschauern, wie man es nur kann, wenn einem nichts fremd geblieben ist. So wie es dir geschehen muss, wenn du auf dein Leben zurückblickst, nicht wahr? Manchmal wohl. Aber gerade in solchen Augenblicken des Schauerns liegt eigentlich nichts hinter mir zurück. Alles ist wieder gegenwärtig. Und das Gegenwärtige ist vergangen. Wie meinst du das? Gegenwart. Was heißt das eigentlich? Stehen wir denn mit dem Augenblick Brust an Brust wie mit einem Freund, den wir umarmen, oder mit einem Feind, der uns bedrängt? Ist das Wort, das eben verklang, nicht schon Erinnerung? Nein, es soll nicht so sein, es macht mich traurig. Warum? Das sollte es nicht, Johanna. Gerade in solchen Stunden wissen wir, dass wir nichts verloren haben. Und eigentlich nichts verlieren können. Ach, hättest du doch alles vergessen und verloren und könnte ich dir alles sein. Johanna. Ich liebe dich. In wenig Tagen bin ich fort, Johanna. Du weißt es, du hast es gewusst. Ich weiß es, warum wiederholst du es? Denkst du vielleicht, ich will mich mit einem Mal an dich hängen wie ein verliebtes Ding und von Ewigkeiten träumen? Aber ich wollte es dir doch einmal sagen, dass ich dich lieb habe. Einmal darf ich's doch. Hörst du, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du später einmal gerade so hörst, wie ich es jetzt sage. In irgendeinem anderen Augenblick, schön wie dieser. Und in dem wir beide nichts mehr voneinander wissen werden. Wozu von ewiger Trennung reden? Vielleicht sehen wir uns später wieder. In 3 Jahren oder in 5. Dann bist du vielleicht eine Prinzessin geworden. Und ich Fürst einer versunkenen Stadt. Warum schweigst du? Fröstelt dich? Oh nein. Aber ich muss nun gehen, es wird spät. Ich möchte zu Hause sein, ehe mein Vater nach Hause kommt. Heute eilst du nach Hause und willst dich nicht verspäten, damit dein Vater sich nicht ängstigt. Und in ein paar Tagen... Dann wird er mich auch nicht mehr erwarten. Leb wohl, Stefan. Auf morgen also. Ja, auf morgen. Höre, Johanna. Wenn ich dir nun sagte, bleibe. Nein. Ich muss jetzt fort. Nicht so meine ich's. Ich meine, wenn ich dich bete, bei mir zu bleiben. Für lange. Du machst sonderbare Scherze. Ich scherze nicht. Vergisst du, dass du fortfährst? Ich bin nicht gebunden. Nichts hindert mich, zu Hause zu bleiben, wenn ich nicht gelaunt bin, fortzugehen. Um meinetwillen? Das sage ich nicht. Um meinetwillen vielleicht. Oh nein, du darfst darauf nicht verzichten. Und wenn du mit mir die Reise wagtest, als meine Frau natürlich, um auch von diesen äußerlichen Dingen zu reden. Ich sollte... Nein, missversteh mich nicht, Johanna. Du sollst deswegen nicht für alle Zeit an mich gebunden sein. Wenn wir wieder zurückkommen, können wir einander lebwohl sagen, ohne weiteres. Denn alle deine Träume kann ich dir nicht erfüllen, das weiß ich ganz gut. Du brauchst nicht gleich zu erwidern. Stunden wie diese verleiten allzu leicht zu Worten, die am nächsten Tage nicht mehr wahr sein. Ich möchte dich nie ein solches Wort reden hören. Nein, ich sage nichts. Ich sage gar nichts. Du wirst darüber nachdenken und wirst mir morgen antworten. Was ist dir? Nichts. Auf morgen. Leb wohl. Warum war sie so bewegt? Glück? Nein, es war nicht Glück. Warum hat sie mich so angesehen? Warum ist sie erschrocken? In dem Blick lag etwas wie Abschied. Für ewig. Sollte es so mit mir stehen. Aber woher kann sie es wissen? Dann wissen es andere auch. Diese Herrlichkeit wollen Sie so bald verlassen? Sie wird sich hoffentlich wiederfinden lassen. Ich wünsche es. Für uns beide. Sie sagen das so zweifelnd? Naja, ich denke an den merkwürdigen Artikel in der Tagespost. Worüber? Über die Vorgänge am Kaspischen Meer, die Zustände. In einzelnen Strichen, die Sie passieren, scheinen ja wirklich höchst gefahrvoll zu sein. Ach, Übertreibungen. Haben Sie übrigens Felix gesehen? Er war noch gestern Abend bei mir. Er verlangte, das Bild seiner Mutter zu sehen, das ich vor 23 Jahren gemalt habe. Und so hat es sich gefügt, dass ich ihm alles gesagt habe. Und? Hat er es aufgenommen? Es hat ihn beinahe mehr bewegt, als ich gedacht hatte. Sie haben hoffentlich nicht erwartet, dass er Ihnen in die Arme stürzen würde, wie der wiedergefundene Sohn in der Komödie. Nein, gewiss nicht. Ich habe ihm alles erzählt, ohne jede Schonung für mich. Und darum fühlt er das Unrecht, das an dem Gatten seiner Mutter verübt worden ist, stärker als alles andere. Aber das wird nicht lange währen. Er wird bald verstehen, dass im höheren Sinne kein Unrecht geschehen ist. Leute von der Art Wegratz sind nicht dazu geschaffen, wirklich zu besitzen, weder Frau noch Kinder. Die mögen Zuflucht, die mögen Aufenthalt bedeuten. Heimat nie. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das ist Ihr Beruf, Wesen in Ihren Armen aufzunehmen, die von irgendeiner Leidenschaft müde oder zerbrochen sind. Aber Sie ahnen nicht, woher Sie kommen. Sie sind da, um sich unbewusst aufzuopfern und in diesen Opfern ein Glück zu finden, das anderen vielleicht recht armselig vorkäme. Aber Sie schweigen. Ich höre Ihnen zu. Und sagen mir nichts. Nun ja. Es lässt sich ganz geläufig Skalen spielen, auch wenn der Geigenkasten einen Sprung hat. Felix! Ihr Diener sagte mir... Seien Sie mir willkommen. Guten Abend, Herr von Sala. Guten Abend, Herr Fichtner. Guten Abend, Felix. Ich freue mich sehr, Sie bei mir zu sehen. Störe ich? Oh nein, das ist kein Geheimnis. Ich nehme Ihren Vorschlag an und bitte Sie um die Freundlichkeit, mit dem Grafen Ronski zu sprechen. Das freut mich. Wie? Du hast die Absicht, dich dieser Expedition anzuschließen? Ja. Haben Sie mit Ihrem Vater schon darüber gesprochen? Ich will es heute Abend tun, aber das ist eine Formalität. Ich bin entschlossen, wenn nicht irgendein anderes Hindernis dazwischen tritt. Eine Dame fragt, ob der gnädige Herr zu Hause ist. Die Herren entschuldigen einen Augenblick. Du gehst fort? Ja, ich bin sehr glücklich, dass sich mir diese Gelegenheit bietet. Hast du dich denn über das eigentliche Wesen dieser Unternehmung auch schon näher unterrichtet? Jedenfalls steht mir eine wirkliche Tätigkeit bevor und eine neue, weitere Welt. Ob sich nicht all dies finden könnte in Verbindung mit hoffnungsvolleren Aussichten? Das wäre wohl möglich, aber ich habe keine Lust zu warten. Ich konnte doch nicht Wien verlassen, ohne mein Wort zu halten. Ich danke Ihnen sehr, Fräulein Herms. Sie haben es hier aber wirklich wundervoll. Guten Abend, Julian. Guten Abend, Frau Irene. Guten Abend, Herr Leutnant. Guten Abend. Aber habe ich die Herren nicht in einer Unterredung gestört? Durchaus nicht. Es scheint mir aber doch, Sie schauen alle so ernst rein. Ich will lieber gehen. Nein, das dürfen Sie nicht, Fräulein Herms. Haben Sie vielleicht noch irgendeine Frage an mich, Felix, in unserer Angelegenheit? Wenn Fräulein Herms uns eine Minute entschuldigt? Ja, aber bitte, natürlich. Sie verzeihen, Fräulein Herms. Es handelt sich nämlich um die Schritte, die ich bei meinem Kommando... Ja, kommen Sie, kommen Sie. Was haben die zwei für Geheimnisse? Was geht hier überhaupt vor? Gar nichts Geheimnisvolles. Dieser junge Mann will auch die Expedition mitmachen, höre ich. Und da haben Sie natürlich einiges zu besprechen. Julian, er ist es. Du brauchst nicht zu antworten. Ich habe ununterbrochen darüber nachdenken müssen. Ich begreife nur nicht, dass ich es nicht früher gewusst habe. Er ist es. Und 23 Jahre ist er alt. Und ich habe mir damals wirklich gedacht, wie du mich davon gejagt hast, wenn er sich nur nicht umbringt. Und dort spaziert sein Sohn. Was hilft's mir? Mir gehört er nicht. Schau doch hin. Er ist da. Er lebt. Er ist jung und schön. Ist das nicht genug? Und ich war ruiniert. Wie? Verstehst du mich, ruiniert? Adieu. Entschuldige mich. Sag ihnen, was du willst. Ich fahr fort. Ich will nichts mehr wissen. Was hast du denn? Es hat sich ja nichts geändert. Glaubst du? Mir kommt vor, diese ganzen 23 Jahre sind plötzlich was ganz anderes geworden. Leb wohl. Leb wohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liegt dir denn was daran? Ja? Bist du traurig, Julian? Jetzt tust mir schon wieder leid. Ihr seid halt so. Was soll man da machen? Nimm dich zusammen, da kommen Sie. So, nun wäre alles erledigt. Ich danke Ihnen sehr. Nun muss ich mich empfehlen. Sie wollen jetzt wahrscheinlich in die Stadt, Herr Leutnant. Wenn es Ihnen nicht unangenehm ist, nehme ich Sie gleich mit. Sie sind sehr freundlich. Wie, Fräulein Herms? Das war ein kurzer Besuch. Ja, ich habe noch einiges zu besorgen. Denn morgen geht's wieder in die Wildnis. Und jetzt komme ich wahrscheinlich so bald nicht wieder nach Wien. Also, Herr Leutnant? Adieu, Herr Fichtner. Und falls ich Sie nicht mehr sehen sollte? Wir werden uns noch sehen. Die Leute werden sich denken, der Herr Leutnant mit der Frau Mama. Warum haben Sie das getan, Sala? Wahrscheinlich, weil mir Felix sehr sympathisch ist. Und ich gern in angenehmer Gesellschaft reise. Und Sie haben gar nicht daran gedacht, dass mir der Gedanke schmerzlich ist, ihn zu verlieren? Was soll das, Julian? Verlieren kann man doch nur, was man besessen hat. Und besitzen kann man nur, worauf man sich ein Recht erwarb. Das wissen Sie so gut wie ich. Verleiht es nicht schließlich auch ein gewisses Anrecht auf jemanden, wenn man seiner bedarf? Verstehen Sie es nicht, Sala? Dass er meine letzte Hoffnung ist? Dass ich überhaupt niemand und nichts mehr habe außer ihm? Dass mir vor der Einsamkeit graut, die mich erwartet. Es graut Ihnen vor der Einsamkeit. Und wenn Sie eine Frau an Ihrer Seite hätten, wären Sie heute nicht allein. Und wenn Kinder und Enkel um Sie lebten, wären Sie es nicht. Und wenn Sie sich Ihren Reichtum, Ihren Ruhm, Ihr Genie bewahrt hätten, wären Sie es nicht. Und wenn uns ein Zug vom Bacchanten begleitet, den Weg hinab gehen wir alle allein. Wir, die selbst niemandem gehört haben. Das Altern ist nun einmal eine einsame Beschäftigung für uns einen. Und ein Narr, wer sich nicht bei Zeiten darauf einrichtet, auf keinen Menschen angewiesen zu sein. Und Sie, Sala, Sie glauben, dass Sie keines Menschen bedürfen. So wie ich Sie gebraucht habe, werden Sie mir jederzeit zu Gebote stehen. Ich bin stets für gemessene Entfernungen gewesen. Dass es die anderen nicht merken, ist nicht meine Schuld. Da haben Sie allerdings recht, Sala. Sie haben nie ein Wesen auf Erden geliebt. Möglich. Und Sie? Ha? So wenig Julian als ich. Lieben heißt, für jemand anderen auf der Welt sein. Ich sage nicht, dass es ein wünschenswerter Zustand sei. Aber jedenfalls denke ich, wir waren beide sehr fern davon. Was hat das, was unser einen in die Welt bringt, mit Liebe zu tun? Es mag allerlei Lustiges, Verlogenes, Zärtliches, Gemeines, Leidenschaftliches sein, das sich als Liebe ausgibt. Aber Liebe ist es doch nicht. Haben wir jemals ein Opfer gebracht, von dem nicht unsere Sinnlichkeit oder unsere Eitelkeit ihren Vorteil gehabt hätte? Haben wir je auf ein Glück verzichtet, wenn dieser Verzicht nicht wenigstens zu unserer Bequemlichkeit beigetragen hätte? Und glauben Sie, dass wir von einem Menschen, Mann oder Weib, irgendetwas zurückfordern dürften, das wir ihm geschenkt hatten? Ich meine keine Perlenschnur und keine Rente und keine wohlfeile Weisheit, sondern ein Stück von unserem Wesen, eine Stunde unseres Daseins, das wir wirklich an sie verloren hätten, ohne uns gleich dafür bezahlt zu machen, mit welcher Münze immer. Wir können uns ruhig die Hände reichen, Julian. Ich bin etwas weniger wehleidig als Sie, das ist der ganze Unterschied. Aber ich erzähle Ihnen ja da nichts Neues. Sie wissen das alles gerade so gut wie ich. Gibt ja für uns gar keine Möglichkeit, uns nicht zu kennen. Wir geben uns wohl zuweilen redliche Mühe, uns über uns selbst zu täuschen, aber es gelingt uns nicht. Andern mögen unsere Torheiten, unsere Niederträchtigkeiten verborgen bleiben. Uns selber nie. In unserer tiefsten Seele wissen wir immer, woran wir mit uns sind. All das mag wahr sein, Sala. Aber Sie werden mir zugeben, wenn es einen auf der Welt gibt, der uns die Fehler unseres Lebens nicht dürfte entgelten lassen, so ist es gewiss der, der uns selbst das Dasein verdankt. Davon entgelten ist hier gar nicht die Rede. Ihr Sohn hat den Sinn für das Wesentliche, Julian. Und er fühlt es, dass man sehr wenig für einen Menschen getan hat, wenn man nichts tat, als ihn in die Welt zu setzen. Und soll es wenigstens werden wie vorher, da er noch nichts wusste. Ich will wieder ein Mensch für ihn sein, wie jeder andere. So darf er nicht von mir gehen. Ich ertrag das nicht. Verdiene ich denn, dass er vor mir flieht? Und wenn auch alles, was ich bis heute in mir für gut und wahr gehalten, am Ende auch die Neigung für diesen jungen Menschen, der mein Sohn ist, nichts gewesen ist als Selbstbetrug. Jetzt lieb ich ihn. Verstehen Sie mich, Sala? Ich liebe ihn. Und ich verlange nichts anderes mehr, als dass er es glaube, ehe ich ihn für immer verlieren muss. Sie hat keine Nachricht zurückgelassen. Sie ist einfach fortgegangen und nicht mehr zurückgekommen. Ja, was kann denn geschehen sein? Darüber haben wir nicht einmal eine Vermutung. Ich war bei Herrn von Sala. Wie? Es schien mir doch nicht unmöglich, dass er irgendwelche Vermutungen haben könnte. Als er hörte, dass Johanna verschwunden sei, wurde er sehr blass. Aber er weiß nichts. Verschlossen war sie wohl und besonders in der letzten Zeit, seit ihre Mutter tot ist. Ob es das sein könnte? Halten Sie es für möglich, Herr Doktor? Wer hat sie denn gekannt von uns allen? Wer kümmert sich denn überhaupt um die anderen? Es ist wahrscheinlich gut so. Sonst würden wir alle toll vor Mitleid oder Ekel oder Angst. Ich muss jetzt zu meinen Kranken. Zu Mittag bin ich wieder da. Auf Wiedersehen. Da hat man nun so ein Geschöpf heranwachsen sehen. Aus einem Kind ein Mädchen werden, eine junge Dame. Und eines Tages steht sie vom Tisch auf, nimmt Hut und Mantel und geht. Aber was immer geschehen sein mag, Vater, sie wollte von uns fort. Alles flattert davon. Mit Willen, ohne Willen. Alles davon. Den Plan, von dem ich gestern sprach mit dir, Vater, den gebe ich selbstverständlich auf. Ach, Felix. Um meinetwillen sollst du nicht hierbleiben. Du würdest dein Leben lang darunter leiden, wenn du diese Gelegenheit versäumtest. Aber seit gestern kann sich viel, unendlich viel geändert haben für dich und für mich. Für mich? Vielleicht. Aber nichts mehr davon. Das Schicksal, das über uns hereinbricht, soll nicht zu all seiner eingeborenen Macht auch die Schlimmere haben, dass es uns in unserer Verwirrung Dinge tun lässt, die unserem Wesen zuwider sind. Irgendeinmal kommen wir doch über das Unglück hinweg. Aber was wir gegen unser tiefstes Innere verbrochen haben, das ist dann nicht mehr gut zu machen. Ist es nicht so, Julian? Du hast vollkommen recht. Ich danke dir, Vater, dass du es mir so leicht machst, dir beizustimmen. Es ist gut, Felix. In den paar Wochen, die du noch in Europa bleibst, wird man ja noch manches miteinander reden können. Vielleicht mehr als in den letzten Jahren. Wahrhaftig, man weiß nicht viel voneinander. Ich bin müde. Die ganze Nacht sind wir wach gesessen. Willst du dich nicht ein wenig ausruhen, Vater? Ausruhen? Du bleibst zu Hause, Felix, nicht wahr? Ja, ich will warten. Was soll man anderes tun? Ich zermartere mir den Kopf. Warum hat sie nichts zu mir gesprochen? Warum habe ich nichts von ihr gewusst? Und dieser Mann wurde belogen, sein Leben lang, von uns allen. So lass uns die Wahrheit sagen, Felix. Ich stelle mich jedem Richter, den du wählst. Es ist zu spät. Ein Geständnis hebt eine Schuld nur auf, solange der Schuldige dafür bezahlen kann. Diese Frist ist längst abgelaufen. Guten Morgen, Julian. Herr von Sala, Sie haben mir etwas zu sagen. Ja. Bleiben Sie, Julian. Es ist mir willkommen, dass ich einen Zeugen habe. Sie sind entschlossen, Felix, die Expedition mitzumachen. Das bin ich. Ich auch. Aber es wäre möglich, dass einer von uns von dem Entschluss abstehen wird. Herr von Sala? Es wäre nicht in der Ordnung, könnte man finden, sich mit jemandem auf eine so weite Reise zu begeben, der einen vielleicht lieber totschösse, wenn er einen vollkommen kennte. Herr von Sala, wo ist meine Schwester? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie in diesem Augenblick ist. Gestern Abend, ehe sie kamen, hat sie mich zum letzten Mal verlassen. Herr von Sala? Ihr Abschiedswort an mich war auf morgen. Sie sehen, dass ich heute früh allen Grund hatte, überrascht zu sein, als Sie bei mir erschienen. Erlauben Sie mir ferner, Ihnen zu sagen, dass ich gerade gestern Johanna bat, meine Frau zu werden, was sie lebhaft zu erschüttern schien. Diese Mitteilung mache ich Ihnen keineswegs, um etwas zu beschönigen. Denn in meiner Bitte lag nicht die Absicht, irgendein Unrecht gut zu machen, sondern... Es war wahrscheinlich nur eine Laune. Wie mancherlei anderes. Es handelt sich nur darum, dass Sie die Wahrheit erfahren. Ich stehe Ihnen also in jeder Weise zur Verfügung. Das zu sagen, hielt ich für durchaus notwendig, ehe wir am Ende in den Fall kommen, vielleicht unter einem Zelte zu schlafen. Wir werden nicht unter einem Zelte schlafen. Wie? So weit geht Ihre Reise nicht mehr. So? Sie sind dessen sicher? Vollkommen. Johanna wusste es? Ja. Ich danke Ihnen. Sie können ruhig meine Hand nehmen. Die Angelegenheit ist ja so ritterlich geordnet als nur möglich. Nun, es ist nicht einmal üblich, die Hand demjenigen zu verweigern, der zu Boden liegt. Und wo mag Johanna sein? Ich weiß es nicht. Glauben Sie, dass sie noch lebt? Ich weiß nicht. Wollen Sie nicht mehr reden, Herr von Sala? Ich kann nicht mehr reden. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Leben Sie wohl, reisen Sie glücklich. Wir sehen einander doch nicht zum letzten Mal. Wer kann das wissen? Ich muss zu meinem Vater. Ich glaube, mich verpflichtet, ihm mitzuteilen, was ich von Ihnen erfahren habe. Er hat sich gut benommen, Ihr Sohn. Wir werden nicht unter einem Zelte schlafen. Nicht übel, als hätte mir einfallen können. Gehen wir, oder haben Sie vielleicht doch noch etwas zu sagen? Das will ich Sie fragen, Julian. Sala? Ich habe nämlich von einer sonderbaren Halluzination nicht gesprochen, die mir begegnet ist, ehe ich hierher fuhr. So reden Sie doch. Denken Sie. Gleich nachdem Felix fortgegangen war, ging ich in meinen Garten in einem sonderbaren Zustand von Erregung, den Sie begreifen werden. Und als ich am Teich vorbeikam, da war mir, als sehe ich auf dem Grund... Sala. Ja, die Wasser schimmern grünlich-blau, überdies fallen am frühen Morgen die Schatten der Buchen darüber hin. Und seltsamerweise sprach Johanna gestern dieses Wort. So wenig dies Wasser mein Bild behalten kann. Es ist auch eine Art, das Schicksal herauszufordern. Ja. Und als ich an dem Teich vorüberkam, war mir, als hätte das Wasser doch ihr Bild behalten. Ist das wahr? Na, wahr oder nicht wahr? Was soll mir das bedeuten? Das könnte doch nur dann ein Interesse für mich haben, wenn ich in einem Jahr oder in einer Stunde noch auf der Welt wäre. Sie wollen? Natürlich will ich. Sie denken doch nicht, ich werde warten. Das finde ich ein wenig peinlich. Er wird Ihnen jetzt die Stichworte bringen. Ja. Nun ist es aus. Wo ist nun alles? Nicht weiter und nicht näher als jene marmornen Stufen in eine geheimnisvolle Tiefe führen. Schleier über alles. Ihr Sohn wird es vielleicht erfahren, ob es mit der 312. zu Ende ist. Und wenn nicht, so wird es ihn wenig kümmern. Finden Sie nicht, dass er sich brav gehalten hat? Scheint mir überhaupt, dass jetzt wieder ein besseres Geschlecht heranwächst. Mehr Haltung und weniger Geist. Grüß Sie der Himmel, Julian. Sala. Bleiben Sie, Julian, unser Dialog ist zu Ende. Leben Sie wohl. Warum ist Herr von Sala fort? Und Sie sind noch hier? Was hat er Ihnen gesagt? Johanna? Sie ist tot. Sie hat sich im Teich ertränkt. Wo ist er hin? Du findest ihn wohl nicht mehr. Was hat er vor? Er bezahlt. Zur rechten Zeit. Vater. Felix, was ist geschehen? Wir wollen nach Salas Villa fahren, Vater. Tot? Vater. Mein Vater. Müssen solche Dinge geschehen, dass mir dieses Wort klingt, als hätte ich es zum ersten Mal. Sie hörten »Der einsame Weg« nach dem gleichnamigen Theaterstück von Arthur Schnitzler. Es sprachen Helmut Janatsch, Professor Wegrath, Elisabeth Orth, Gabriele, seine Frau, Christoph Walz, Felix Wegrath, Axel Korti, Julian Fichtner, Michael Heltau, Stefan von Sala, Christine Ostermeier, Irene Herms, Gustl Weishappel, Dr. Reumann und andere. Bearbeitung und Regie Klaus Gmeiner. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Schweizer Radio DRS 1987.